Der Präsident heilt! Am Grab des elektronischen Hundes! Und der Nachrichtensprecher trägt ein ehrliches Gesicht. Seine Haufen hinter sich. Und ich warte! Am Rand der Welt! Und die Welt! Und die Welt sammeln! Die Welt! Sammeln! Wie der Brand des, was leuchtet! Yeah.